was du mir zeigst an unserem Tag. Wenn ich dich nicht sehe und warte auf die Nacht, in der ich dein Haar zwischen mein Glück sortieren darf. Mein Herz und dein Verstand sind seelenverwandt. Im Traum, am Tag, in der Nacht, für dich bleib ich immer wahr. Gib mir noch mehr, zeig mir aber nur das, was du willst. Du vom Morgentau benennstes Paradies. Mein Herz und dein Verstand sind seelenverwandt. Wir waren nie weg, wir sind wieder da.